ein blödes Schwein. Deinesgleichen checkst du ihn von hinten an. Weibliche Wesen interessieren dich nicht. Was du bist, sag ich dir ins Gesicht. Bewerst du abnormal, schwul ist aus ins Paar. Bewerst du abnormal, schwimm mal vom Tritter. Bewerst du abnormal, Kinder auf Trip. Bewerst du abnormal, du wärst damit kastriert. Wenn ihr nicht kapiert, dass wir so etwas hassen, keiner hindert euch, Deutschland zu verlassen. Wir uns können hier tief in Ober bleiben und es auf den Bäumen mit den Affen treiben. Wir wissen noch nochmal, schwul ist aus dem Spar. Wir wissen noch nochmal, den Wald vom Trauertal. Wir wissen noch nochmal, Kinder und Tier. Wir wissen noch nochmal, wie wär's denn mit Kastrieren? Solche Aids tobt in euren Kreisen. Macht euch Totten zu Witwen und Weißen. Homos, die noch heute zu der Orgie gehen, können morgen schon die Radieschen von unten sehen. Wir werfen alle mal, schwul ist auf den Spar. Wir werfen alle mal, zu weit vom Trauertal. Wir werfen alle mal,